Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Labertin mit mir, dem Ausrufe-CD und dem Zeilenende. Glück auf, wir sprechen über den März 2025. Glück ab. Ich entbiete dir den 18. März 2025. Viel zu spät im Jahr, im Monat, ich bin am 4. März fündig geworden. Ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast. Der 4. März. Die Firma Sega bringt Two Point Museum auf den Markt. Allerdings nur für die PlayStation, die Xbox und den PC. Siehst du mal. Aber sie haben in der Zwischenzeit schon zwei DLCs rausgebracht, die das Spiel ganz gut erweitern. Zum einen ein Fantasy-DLC, wo du quasi in die Fantasy-Welt reist und Drachen besiegst und quasi solche Fantasy-Goodies findest. Dann gibt's ein freies DLC in der Zwischenzeit, da kannst du so digitale Goodies finden in einer Digitalwelt. Und sie haben jetzt vor kurzem noch das Tier-DLC rausgebracht. Du kannst jetzt also auch Tiere unterbringen, was natürlich logische Konsequenz war, weil es gibt ja schon ein Fisch-Thema. Also du kannst ja Fische einsammeln und natürlich dann atlantische Ruinen und so Zeugs. Aber ja, du kannst quasi Fische und Goodies aus der Tiefsee holen. Damit war ja klar, dass dann noch Tiere reinkommen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir als nächstes so etwas wie Two Point Zoo bekommen werden. Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, wenn sie jetzt mit dem Two Point Museum DLC jetzt erstmal das Thema gut abgehandelt haben, dann haben sie da zumindest mal in die Richtung Ruhe. Plus du brauchst ja jetzt gerade auch kein weiteres Spiel. Es ist jetzt gerade eben erst da. Also, ja gut, aber ich meine, das Spiel ist ja jetzt da. Das heißt, es gibt einen Teil der Entwickler, die noch an DLCs setzen, aber einen Großteil an Ressourcen kannst du dann ja schon in den nächsten Banger stecken. Ja, aber dann müsstest du ja das Thema Tiere, weiß nicht. Meinst du nicht? Ist es nach Krankenhaus und Museum und Schule? Warum ist das nicht so die Logik? Ja, gut, du würdest, ja, aber es würde, glaube ich, das eher nicht, oder? Weil das würde ja quasi das Thema, was du jetzt hast, einfach nur in ein anderes Gebäude quasi transferieren, in einen Zoo. Aber also Schule zum Museum war ja schon durchaus was komplett anderes. Und das Krankenhaus war ja nochmal was anderes. Du hättest wahrscheinlich einen neuen, du hast ja immer so ein bisschen Maintenance, wo du dich im Krankenhaus mehr in der Schule so gar nicht gefühlt, wenn ich mich richtig erinnere. Im Museum habe ich noch nicht gespielt, aber du könntest dieses, man muss sich um die Tiere irgendwie ein bisschen besser kümmern beispielsweise. Das wäre ein Mechanismus, den du stärker machen könntest dann in dem Simulationsspiel. Also man weiß, den hast du schon jetzt im Museum, dass okay. Du dich um die Tiere kümmern musst, um die Fische kümmern musst. Du musst bei den Fischen musst du die Filter austauschen, bei den Fischen musst du das Futter nachwechseln. Okay. Du musst bei den Fischen gucken, dass du nicht irgendwelche fleischfressenden Fische anderen Fischen, die sie fressen könnten, zusammensteckst, weil das ist instant tot. Das ist nicht so ein, du siehst dabei zu und denkst dir so, war das eine gute Idee? Ah, nee, lieber nicht, sondern es ist so ein, okay, das war eine schlechte Idee. Okay. Es ist so ein Bam. Und denkst du so, ich kann das gar nicht mehr retten, naja. Also dementsprechend das kam am 4. März raus und ja, das ja, heißt, ich sollte mir den 4. März 2026 vielleicht mal in den Kalender einstreichen. Ich habe jetzt meine PS5 reaktiviert, so ein bisschen, und jetzt so zwei Titel, den zweiten Titel zocke ich gerade, nachdem ich Kingdom Hearts 3 erfolgreich durchgespielt habe, bin ich gerade mit Stray beschäftigt. Ja, gut, dann könnte ich vielleicht danach entweder Two Point Museum oder hier das Final Fantasy, die 7 ist es, ne? Was sie revoken. Ja. Keine Ahnung. So. Ich hätte noch dieses Final Fantasy Golf, dieses Hotshots Golf da im Angebot gehabt in meinen Übersichten, was dieses Jahr da letztes Jahr rauskam. Ja. Okay. Ja. Gut, ich nehme das auf die Liste. Aber was ist denn bei dir passiert im März? Berlin, 18. März 2025. Friedrich Merz, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Monat März. Als Mann von gestern beschließt mit einer abgewählten, aber noch nicht neu konstituierten Mehrheit im Deutschen Bundestag, dass Schulden für Panzer vollkommen okay sind. Du erinnerst dich an diese großartige Situation, als Friedrich Merz gesagt hat, Schulden sind böse, außer wir kaufen Panzer damit, weil Panzer voll das produktive Kapital sind. Du meinst, als er, wie hieß denn dieser Schriftsteller? Mir fällt sein Name, ich bin bei Autoren immer ganz, ganz schlecht. Es war nicht Goethe, nicht Schiller. Es war auch nicht Janosch. Dann gibt's keine großen deutschen Schriftsteller. Also Janosch und dann in der zweiten Reihe Goethe und Schiller, aber das war's dann auch schon. Ja, aber er hat irgendwas auch angeblich für Kinder geschrieben. Robert Habeck, genau. Ich glaube, der ist, als er durchs Kanzleramt spaziert ist, hat er die Aktentasche von Olaf Scholz gefunden und in dieser Aktentasche waren Ideen von Robert Habeck. Du meinst, Robert Habeck ist dran schuld, dass wir Panzer bauen? Panzerbauer Habeck. Nein, und das, also bevor er zum Thema Kanzler unterwegs war, gestaltete sich ja so, dass er gesagt hat, nee, das wir müssen statt mehr Geld ausgeben, mehr Geld einsparen. Mhm. Und wir können ja auch zweistellige Milliardenbeträge beim Bürgergeld einsparen. Das ist richtig. Und dann ist er irgendwann mal, wie gesagt, zur Amtsübergabe und so zu Vorbereitungsgesprächen ins Kanzleramt. Da lag dann auch die Aktentasche von Olaf Scholz. Und da waren noch die Pläne von Robert Habeck drin. Und da hat ihm der Scholz erklärt, du pass auf, das mag zwar jetzt sein, dass du im Wahlkampf mit deinen Schwätzereien gewonnen hast, aber jetzt musst du Realpolitik machen und das funktioniert nicht mit Fantastereien, sondern jetzt musst du wirklich Politik machen. Das ist jetzt nicht so wie bei irgendwelchen Investoren, denen du irgendwas erzählen kannst und sagen kannst, hey, wir machen für euch 10% Rendite und am Ende sind es nur 8 und du sagst, naja, aber ist ja immerhin Rendite, sondern du musst jetzt quasi wirklich liefern, weil die 10% Rendite, die du jetzt versprichst, wenn die nicht kommen, dann ist es im Staatshaushalt halt ein Problem, weil da regiert halt nicht irgendwie die Möglichkeit, dass man da flexibel nochmal nachpumpen kann, sondern da regiert die schwäbische Hausfrau. Mhm. Weil das wissen die wenigsten. Lars Klingbeil hat gar nicht so viel Spielraum, weil im Keller im Finanzamt, da sitzt die schwäbische Hausfrau. Ja, nachdem sie als rhetorisches Stilmittel nicht mehr gebraucht worden ist, seitdem Angela Merkel und Wolfgang Schäuble gestorben sind, wohnt die jetzt halt im Keller vom Finanzministerium. Genau, und das ist eine ziemlich mächtige Person eigentlich. Das wissen die wenigsten. Sie trägt eine Kittelschürze. Frauen mit Kittelschürze widerspricht man nicht. Ja, und möglicherweise hat mein April auch schon mit Menschen zu tun, die ja mächtig sind. Mächtig. Man weiß es nicht. Aber ja, sie gestaltet auf alle Fälle den Finanzhaushalt, indem sie quasi Lars Klingbeil auch ja, der kommt da manchmal runter und dann zeigt sie ihm das Video. Also die hat ihn in der Hand, sagen wir mal so. Mhm, wahrscheinlich. Und Friedrich Merz jetzt auch, aber wir nennen ihn zukünftig einfach nur noch den Panzerkanzler. Panzerkanzler. Naja, er macht ja nicht nur Panzer, er macht ja auch Infrastruktur. Ja, für Panzer. Die, naja, der Witz ist ja eigentlich, diese Infrastrukturprojekte werden ja jetzt nicht neu aufgesetzt, weil musst du mal vorstellen, erinnerst du dich noch, wir hatten mal drüber gesprochen, wie die Universitäten Studiengebühren für die Verbesserung der Lehre ausgegeben haben und da dann an das Problem stießen, dass sie nur das verbessern konnten, was es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Mhm. So ähnlich ist es ja jetzt auch mit dem Infrastrukturgeld. Die können ja nichts finanzieren, was nicht geplant und genehmigt wurde, aber noch nicht finanziert war, weil in der Regel planst und genehmigst du ja erst, wenn eine Finanzierung steht. Dementsprechend machen sie es jetzt einfach so, wie sie es immer machen. Ach so, wir können da einen Verschiebebahnhof draus machen. Ja, dann machen wir einen Verschiebebahnhof draus. Ja. Witzigerweise landet in den Kommunen beispielsweise so wenig, dass davon vielleicht eine halbe Brücke saniert werden kann. Übrigens, wusstest du, dass es in keiner Gemeinde mit Stadtrecht eine Verschiebebahnhofstraße gibt? Das ist traurig. Ja, also es gibt keine Verschiebebahnhofstraße. Das ist vielleicht mein Haar bei München nachschauen. Oder eben in Berlin vorm Finanzamt. Ja, das ist Hausaufgabe. Ich freue mich jedenfalls schon auf den Jahresrückblick 2026, wo ich all die Segnungen in der deutschen Infrastruktur und all die Panzereinweihungen, die feierlichen durch unseren Panzerkanzler Friedrich Merz, nicht verwandt und verschwägert mit dem Monat März, wo ich darauf zurückblicken kann, das wird super. Naja, wir haben ja im letzten Jahr ja auch noch eine Bahnhofseröffnungsverschiebung. Auch ein schönes Wort. Bahnhofsverschiebungseröffnungsermöglichungsgesetz. Mhm. Es gibt jetzt übrigens kein neues Datum. Ich weiß. Das ja aussehen. Also mal ganz ernst, die haben die Innenrevision der Deutschen Bahn auf dieses Projekt losgelassen, weil es so gut gemanagt worden ist. Aber wir greifen dem Jahr vor. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen kurzen Cut und dann schauen wir mal, was im April ist. Wir kommen da noch hin. Okay, na dann. Bis später am Tage. Tschüss.